Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 14. Frodos Entscheidung. Der Blick in Galadriels Spiegel hatte Frodo und Sam gezeigt, dass die paradiesischen Tage im Herzen von Lorien nicht mehr als eine Atempause sein konnten. Frodo hatte Saurons Auge auf sich gespürt und Sam hatte gesehen, dass selbst sein geliebtes Auenland in Gefahr war. An jenem Abend wurde die Gemeinschaft wieder in Celeborns Haus gerufen. Ihr habt euch alle entschlossen, weiterzuwandern. Was mich betrifft, so führt der Weg in meine Heimat. So geht also die ganze Gemeinschaft nach Gondor. Wir haben uns über den Weg noch nicht geeinigt. Wenn ihr dieses Land verlasst, dürft ihr den großen Strom nicht außer Acht lassen. Zwischen Lorien und Gondor kann er von Wanderern mit Gepäck nicht überquert werden. Auf welcher Seite wollt ihr wandern? Gondor liegt auf dieser Seite. Doch der gerade Weg für die Aufgabe liegt auf der östlichen Seite, auf dem dunkleren Ufer. Wenn mein Rat beherzigt wird, dann werden wir auf dem westlichen Ufer wandern. Doch bin ich nicht der Anführer. Es kommt mir nicht zu, für euch die Entscheidung zu treffen, aber ich will euch helfen. Es sind einige unter euch, die mit Booten umgehen können. Legolas und Boromir und auch Aragorn, der Wanderer. Und ein Hobbit namens Merry. Das ist gut. Dann will ich die Gemeinschaft mit Booten ausrüsten. Die letzte Nacht in Lorien brach an. Lange Zeit beratschlagten sie, was sie tun sollten, aber sie kamen zu keinem Entschluss. Solange Gandalf bei ihnen war, hatte Aragorn vorgehabt, mit Boromir zusammen für die Befreiung von Gondor zu kämpfen. Doch in Moria war ihm Gandalfs Bürde auferlegt worden. Und er wusste, dass er jetzt den Ring nicht im Stich lassen konnte. Ich werde nach Minas Tirith in die Hauptstadt meines Vaters gehen. Allein, wenn nötig, denn es ist meine Pflicht. Wenn du nur den Ring vernichten willst, Frodo, dann sind Krieg und Waffen wenig Nutze. Willst du aber die bewaffnete Macht des dunklen Herrschers vernichten, dann ist es Torheit, ohne Streitmacht in sein Reich zu gehen. Und Torheit wegzuwerfen. Frodo bemerkte etwas Neues und Fremdes in Boromirs Blick. Es wäre Torheit, wegzuwerfen, hatte Boromir gesagt. Was meinte er? Den Ring der Macht? Am nächsten Morgen nahmen sie Abschied von Celeborn und Galadriel. Sie bekamen Mäntel und Kapuzen aus warmem, leichtem Seidenstoff. Außerdem verehrte Galadriel jedem der Gemeinschaft ein kleines Geschenk. Sam schenkte sie ein Kästchen mit Erde aus ihrem Obstgarten. Oben auf dem Kästchen war ein G eingraviert. Das sollte ihn an den Namen Galadriel erinnern. Frodo bekam eine Kristallfiole, in der das Licht des Abendsterns eingefangen war. Hell sollte es scheinen, wenn Nacht um ihn wäre. Der Zwerg aber sollte sich sein Geschenk erbitten. Bescheiden lehnte er ab. Für mich ist es genug, die Herrin der Galadrim gesehen und ihre freundlichen Worte gehört zu haben. Aber die Herrin befahl ihm, einen Wunsch auszusprechen, und so bat er um eine Haarsträhne der schönen Frau. Er wollte später ein unvergängliches Bergkristall einfassen lassen, als Unterpfand der Freundschaft zwischen Wald und Berg, bis an das Ende der Zeiten. Dann bestiegen alle ihre Boote und paddelten den Silberlauf hinab. Lorien verschwand hinter ihnen wie ein silbernes Schiff. Und die weiße Gestalt Galadriels wurde immer kleiner. Plötzlich zog der Fluss um eine Biegung und das Licht von Lorien war erloschen. Im Laufe des dritten Tags veränderte sich langsam die Landschaft. Die Bäume verschwanden. Formlose Hänge waren am östlichen Ufer zu sehen. Sie hatten das braune Land erreicht. Es gab kein Zeichen von irgendwelchen Lebewesen, ausgenommen Vögel. Ein- oder zweimal hörten die Gefährten das Rauschen und Schwirren von Schwanenflügeln. Schwäne. Und mächtige dazu. Schwarze Schwäne. Wie weit und leer dieses Land aussieht. Ich hatte mir vorgestellt, wenn man nach Süden kommt, wird das Land wärmer und fröhlicher. In den Booten wurde wenig gesprochen und gar nicht gelacht. Sam war verkrampft und unglücklich und hatte nichts zu tun, als die vorbeiziehende Landschaft und das graue Wasser ringsum zu betrachten. Als am vierten Tag die Dämmerung herabsank, schaute er zurück über die gebeugten Köpfe von Aragorn und Frodo und die nachfolgenden Boote. Teilnahmslos starrte er auf einen Baumstamm, dann aber rieb er sich die Augen. Und als er wieder hinschaute, war nichts mehr im Wasser zu sehen. In jener Nacht lagerten sie auf einer kleinen Landzunge nahe dem westlichen Ufer. Ja? Ich hatte einen komischen Traum. Oder vielleicht war es kein Traum. Na, was war es denn? Ich sah einen Baumstamm mit Augen. Es gibt deren viele im Fluss. Lass lieber die Augen weg, Sam. Kann ich nicht, Herr. Die Augen waren's ja gerade. Zwei blasse Punkte auf einem Höcker. Und außerdem war es kein Baumstamm, denn er hatte paddelnde Füße. Was hältst du davon, Herr Frodo? Ich sah die Augen schon weit im Norden, ehe wir nach Lorien kamen. Wir sollten lieber ein bisschen wachsamer sein. Mitten in der Nacht fuhr Frodo aus tiefem Schlaf, als Sam ihn zur Wachablösung weckte. In Decken gehüllt setzte er sich und kämpfte gegen die Müdigkeit an. Gerade wollte er der Versuchung nachgeben, einzuschlafen, als eine dunkle Gestalt, kaum sichtbar, auf eines der verteuten Boote zuschwamm. Eine lange, weißliche Hand kam aus dem Wasser und packte den Bootsrand. Zwei blasse, lampenähnliche Augen schimmerten kalt, als sie in das Boot hineinstarrten. Frodo hörte ein schwaches Zischen, als das Geschöpf Luft holte. Er sprang auf und zog Stich aus der Scheide und trat auf die Augen zu. Sofort ging ihr Licht aus. Es gab ein Platschen und das dunkle, baumstammähnliche Wesen schoss flussabwärts davon. Was ist los? Gollum! Dann weißt du also Bescheid. Ich habe ihn auch gesehen. Seit wir unterwegs sind, versucht er, auf einem Baumstamm hinter uns herzupaddeln. Leg dich jetzt hin. Ich werde für den Rest der Nacht wachen. Wir müssen versuchen, ihn abzuschütteln. Er ist gefährlich. Sie paddelten jetzt lange Strecken hintereinander. Die Ufer zogen rasch vorbei. Aber sie sahen nur wenig vom Land, denn sie fuhren meistens nachts und in der Dämmerung. Auf diese Weise ging die Zeit ohne Ereignisse vorbei bis zur siebten Nacht. Sie gerieten in reißende Strömung und trieben auf das östliche Ufer zu. Kaum waren sie in Sichtweite dunkler Hänge, da surrten auch schon Orkpfeile über sie hinweg. Einer traf Frodos verstecktes Panzerhemd, aber alle anderen fielen nahe bei ins Wasser. Schlag um Schlag quälten sie sich wieder vom Ufer weg, hielten auf die Westseite des Stromes zu und fanden eine Stelle zum Festmachen. Elbereth Giltoniel, was für ein Wesen! Aus einer dunklen Nachtwolke stieß plötzlich ein großes, geflügeltes Wesen hervor. Legolas schoss einen Pfeil von der Elbensehne und mit einem misstönenden Schrei stürzte das Wesen ins Wasser. Gepriesen sei dein Bogen, Legolas. Das war ein mächtiger Schuss im Dunkeln, mein Freund. Wer kann sagen, was er traf? Ein Balrog war es nicht. Was glaubst du? Es war etwas... etwas Kälteres. Was immer es war, sein Sturz hat unsere Feinde in Schrecken versetzt. Die weitere Nacht blieb ruhig. Kein Ruf, kein Schrei drang mehr über das Wasser. Sie spürten zusammengekauert in ihren Booten, dass sich das Wetter änderte. Seltsam. Der Mond ist derselbe im Auenland und im Wilderland. Aber hier scheint er aus dem Gang geraten. Oder ich kann nicht mehr richtig rechnen. Wir hatten abnehmenden Mond in Lorien. Und gestern Abend sind wir eine Woche unterwegs gewesen. Und jetzt geht ein Neumond auf. Dünn, wie ein Fingernagelmond. Vielleicht waren wir in Lorien in einer Zeit, die anderswo längst vergangen ist. Nein, die Zeit verweilt niemals. Aber Wandel und Wachstum sind nicht bei allen Dingen und an allen Orten gleich. Als der Tag kam, war die Stimmung der Welt ringsum weich und traurig. Dunst und weißer Nebel lagen über dem Strom und verhüllten das Ufer. Die andere Seite war nicht zu sehen. Es wird schwer sein, den Weg an San Gebir vorbei zum Emin Muil zu finden. Ich sehe nicht ein, warum wir an den Stromschnellen vorbei müssen oder überhaupt weiter am Fluss bleiben sollen. Wir sollten uns von den Booten trennen und nach Süden gehen, bis wir zur Endwasser kommen und dann sind wir in meinem Land Gondor. Das wäre der richtige Weg, wenn wir nach Minas Tirith wollten. Aber darüber sind wir uns noch nicht einig. Ich würde die Boote nicht aufgeben, ehe wir es müssen. Es ist nicht die Art der Menschen von Minas Tirith, ihre Freunde in der Not zu verlassen. Bis zum Zinnenfels werde ich mitfahren, aber nicht weiter. Von dort aus werde ich in meine Heimat zurückkehren. Allein, wenn ihr meine Hilfe nicht mit eurer Begleitung belohnen wollt. Es war heller Tag geworden. Der Nebel hatte sich ein wenig gehoben. Die Fahrrinne wurde schmaler und der Strom schneller. Frodo starrte nach vorn und sah in der Ferne zwei große Felsen. Unheilvoll ragten sie zu beiden Seiten des Stroms auf. Schaut! Algonath! Die Säulen der Könige! Haltet die Boote in einer Reihe und so weit auseinander, wie ihr könnt! Bleibt in der Mitte des Stroms! Als Frodo den großen Säulen entgegengetragen wurde, ragten sie wie Türme empor. Riesen schienen sie zu sein. Ungeheure, graue Gestalten. Könige aus Stein. Auf Sockeln im Wasser stehend, blickten sie mit blinden Augen dreuend nach Norden. Beide hatten die linke mit der Handfläche nach außen erhoben, in einer Gebärde der Warnung. In der rechten hielt jeder eine Axt. Große Macht und Majestät ruhte auf ihnen, den schweigenden Hütern eines längst vergessenen Königreiches. Frodo wagte nicht aufzuschauen, als sich das Boot ihnen näherte. Sogar Boromir beugte den Kopf, als die Boote, vergänglich und flüchtig wie kleine Blätter, vorbeiwirbelten. Was für eine entsetzliche Gegend. Fürchtet euch nicht! Lange habe ich gewünscht, die Standbilder von Isildur und Anarion zu sehen, meine Vorfahren. Unter ihrem Schatten hat Elessar, Isildurs Sohn, Elendils Erbe, nichts zu fürchten. Bald war eine Lichtspalte zu sehen und plötzlich schossen die Boote hindurch in weites, klares Licht. Die eingezwängten Fluten ergossen sich in einem See. Schaut! Der Tolbrandir, wie hoch er ist. Und links davon erhebt sich der Amon Lhav. Und auf der rechten Seite liegt der Amon Hain. Die Berge des Hörens und Sehens. In den Tagen der Könige standen Hochsitze auf ihnen und Wache wurde dort gehalten. Es heißt, dass kein Mensch oder Tier jemals den Fuß auf Tolbrandir gesetzt hat. Ehe der Schatten der Nacht fällt, werden wir dorthin kommen. Ich höre Rauros ewige Stimme rufen. Der 10. Tag ihrer Reise war vorüber. Wilderland lag hinter ihnen. Sie konnten nicht weiter ohne eine Entscheidung zwischen dem östlichen und dem westlichen Weg zu treffen. Sie rasteten im Schatten des Tolbrandir auf einer grünen Wiese am Fuß des Amonhen und tranken aus einer kleinen, lustigen Quelle. In der Nacht befragte Frodo sein Schwert Stich, ob Feinde in der Nähe seien. Zu seinem Entsetzen schimmerten die Ränder der Klinge schwach in der Dunkelheit. Sind Feinde in der Nähe? Orks. Nicht sehr nah und doch zu nah scheint es. Der nächste Tag brach an wie Feuer und Rauch. Im Osten hingen schwarze Wolkenstreifen wie Schwaden eines großen Brandes. Als sie gegessen hatten, rief Aragorn die Gemeinschaft zusammen. Der Tag ist gekommen. Der Tag der Entscheidung. Was soll jetzt aus der Gemeinschaft werden? Sollen wir mit Boromir nach Westen gehen und in den Krieg von Gondor ziehen? Oder sollen wir nach Osten gehen, dem Schrecken und dem Schatten Mordors entgegen? Nun, Frodo, ich denke, die Bürde dieser Entscheidung ist dir auferlegt. Du bist der vom Rat bestimmte Ringträger. Ich weiß, dass Eile geboten ist. Doch bitte ich um eine Stunde Zeit zur Überlegung. Alle stimmten zu und Frodo stand auf und ging davon. Zuerst wanderte er ziellos durch den Wald, dann fand er einen von Ebereschen umstandenen Grasplatz. Alles, was bisher geschehen war, zog ihm durch den Sinn. Plötzlich fuhr er aus seinen Gedanken auf. Ein merkwürdiges Gefühl hatte ihn überkommen, dass etwas hinter ihm sei, das unfreundliche Augen ihn betrachteten. Er wandte sich um. Zu seiner Überraschung aber sah er nur Boromir. Ich hatte Angst um dich, Frodo, deshalb bin ich dir gefolgt. Darf ich mich ein wenig mit dir unterhalten? Mir ist das Herz zu schwer und ein Gespräch mit dir würde mir guttun. Du bist sehr freundlich, Boromir. Aber reden wird nicht helfen. Du brauchst einen Rat bei deinem Entschluss. Ich glaube, ich weiß schon, welchen Rat du geben würdest. Und er würde mir weise vorkommen, wenn mein Herz mich nicht warnte. Wovor warnte? Davor, dass ich mich der Bürde, die mir auferlegt ist, entledigen könnte. Davor habe ich Angst. Du meinst den Ring. Tja, der Ring. Ist es nicht ein seltsames Geschick, dass wir so viel Angst und so viel Zweifel erdulden wegen eines so kleinen Dings? Könnte ich einen Blick drauf werfen? Ich habe ihn nur einmal in Elronds Haus gesehen. Es ist am besten, wenn er verborgen bleibt. Wie du willst. Ich denke aber an Minas Tirith. Wenn der Ring bei uns wäre, würden wir gerettet. Bist du nicht beim Rat gewesen? Weißt du nicht, dass sich alles, was mit ihm getan wird, in Böses verwandelt? Ach was, so redest du in einem Fort. Die Elben und Halbelben und Zauberer würden vielleicht zu Schaden kommen. Indes bin ich mir nicht sicher, ob sie eigentlich weise sind oder bloß zaghaft. Aufrechte Menschen lassen sich nicht verführen. Wir in Minas Tirith sind in langen Jahren der Prüfung standhaft geblieben. Wir trachten nicht nach der Macht von Zauberern, sondern nur nach Stärke, uns zu verteidigen. Stärke für eine gerechte Sache. Der Ring ist ein Geschenk, Frodo. Es ist Wahnsinn, ihn nicht zu gebrauchen. Die Macht des Feindes nicht gegen den Feind zu gebrauchen. Was könnte ein Krieger wie Aragorn nicht alles tun? Oder Boromir, wenn sich kein anderer findet? Warum denn nicht? Wie ich die Feinde vor Mordor zurücktreiben wollte und wie sich alle Männer unter mein Banner scharen würden. Uns hat man gesagt, wir sollten ihn wegwerfen. Wir sollen blindlings nach Mordor hineinlaufen und dem Feind jede Möglichkeit bieten, den Ring für sich wiederzuerlangen. Torheit! Ich hab Angst. Aber ich bin froh, dass du dich so klar ausgesprochen hast. Ich sehe jetzt klarer. Dann kommst du also mit nach Minas Tirith? Du missverstehst mich. Boromir legte in freundschaftlicher Weise dem Hobbit die Hand auf die Schulter. Aber Frodo spürte, wie die Hand vor unterdrückter Erregung zitterte. Er trat einen Schritt zur Seite. Warum bist du so unfreundlich? Ich bin kein Dieb. Ich brauche deinen Ring. Leihe ihn mir. Nein, der Rat hat es mir auferlegt, ihn zu tragen. Oh, wie mich das erbost, du dickköpfiger Narr. Wenn irgendwelche Sterbliche Anspruch auf den Ring haben, dann sind es die Menschen und nicht Halblinge. Du hast ihn nur durch einen unglücklichen Zufall erhalten. Gib ihn mir! Nun komm schon, kleiner Freund. Du Du kannst mir die Schuld geben. Du kannst sagen, ich war zu stark. Hab ihn dir mit Gewalt abgenommen. Plötzlich sprang Boromir auf ihn zu. Sein schönes, liebenswürdiges Gesicht war abscheulich verändert. Ein rasendes Feuer glühte in seinen Augen. Für Frodo gab es nur eins, den Ring aufschleifen. Boromir stutzte, starrte einen Augenblick verblüfft und rannte dann wie wild umher, hier und dort zwischen den Felsen suchend. Elender Betrüger! Warte nur, wenn du mir in die Hände fällst! Jetzt weiß ich, was du im Sinn hast! Du willst Sauron den Ring bringen und uns alle verraten! Du hast nur auf eine Gelegenheit gewartet, um uns im Stich zu lassen! Was habe ich gesagt? Was habe ich getan? Frodo! Frodo, komm zurück! Mich überkam der Wahnsinn. Aber jetzt ist es vorbei. Oh, Frodo, ich bitte dich. Es kam keine Antwort. Frodo hörte sein Rufen nicht einmal. Er war blindlings den Bergpfad hinaufgeeilt. Bald kam er zum Gipfel von Amonheen und blieb stehen. In der Mitte stand auf 4 Säulen aus Stein ein Hochsitz. Frodo stieg die Treppe hinauf und setzte sich auf den alten Sitz und kam sich vor wie ein verirrtes Kind, das auf den Thron von Bergkönigen geklettert war. Er blickte nach Westen und sah die ausgedehnten Weiden von Rohan und Orthanc, die Zinne von Isengard, wie einen schwarzen Dorn. Dann wurde sein Auge wider Willen nach Osten gezogen und er schaute auf Gorgoroth, das Tal des Schreckens im Lande Mordor. Alle Hoffnung verließ ihn. Und plötzlich spürte er das Auge. Da war ein Auge, das nicht ruhte. Es sprang ihm entgegen wie ein Finger und bohrte und suchte. Es strich über den Amon-Lath. Es blickte auf Tol Brandir. Frodo ließ sich vom Sitz fallen, kauerte sich zusammen und zog die Elbenkapuze über den Kopf. Niemals! Niemals! Oder hatte er gerufen, ich komme zu dir? Er wusste es nicht. Es konnte auch sein, dass er nimm ihn ab, geschrien hatte. Beide Mächte kämpften in ihm. Doch dann bekam er sich in die Gewalt. Er zog den Ring vom Finger. Ein schwarzer Schatten wie ein Arm schien über ihn hinwegzuziehen. Er verfehlte den Amonheen, suchte weiter im Westen und verblasste. Ich werde jetzt tun, was ich muss. Der Ring wirkt sich schon auf die Gemeinschaft aus, deshalb muss der Ring die Gefährten verlassen. Einigen kann ich trauen, anderen nicht. Und diejenigen, denen ich vertrauen kann, sind mir zu lieb. Der arme Sam und Merry und Pippin.